Kundgabe 4290. Empfangen durch Bertha Dudde am 29. und 30.04.1948. Ankündigung des Weltunterganges. Der Weltuntergang wird von den Menschen in weiteste Zukunft verlegt. Und sie nehmen zu seiner baldigen Ankündigung keine Stellung, weil sie eine Debatte darüber für völlig unsinnig halten. Und so werden auch meine Mahnungen und Warnungen bewertet. Es wird ihrer kaum geachtet und darum auch kein Wandel der Lebensführung erstrebt. Und auch dies ist ein Zeichen, dass das Ende nahe ist. Denn die Menschen sind nur noch irdisch eingestellt und haben für geistiges Streben keinen inneren Trieb. Immer wieder sende ich ihnen meine Boten zu, die Erwähnung tun und auf mein außergewöhnliches Wirken hinweisen. Durch jene Boten geht ihnen Kenntnis zu, und sie werden daher niemals sagen können, ohne Wissen geblieben zu sein über das Ende, das euch Menschen kurz bevorsteht. In meinem Willen liegt es, dass ihr nicht ohne Wissen bleibt. Und so werdet ihr immer wieder darauf hingewiesen werden, durch Wort und Schrift, durch eure Mitmenschen, die mir dienen und mit mir in Verbindung stehen, die reine Wahrheit empfangen und sie wieder abgeben wollen. Sie werden euch Kenntnis geben, wie nahe der Untergang der Erde ist, welche Not und Trübsal euch bevorsteht, auf dass ihr daran erkennet, dass die Zeit gekommen ist, da mein Wort sich erfüllet. Wer den Untergang in die Zukunft verlegt, wer meinem Wort keinen Glauben schenkt, der wird keine Erklärung haben für die ungewöhnliche Not, und ihm wird jeglicher Glaube verloren gehen, doch durch eigene Schuld. Denn die Wahrheit, die er nicht hören will, würde ihm vollste Erklärung geben und ihn auch den Weg zu mir finden lassen. Doch gezwungen kann der Mensch nicht werden zur Annahme dessen, was ihm aus der Höhe zugeführt wird. Er muss sich freiwillig öffnen meinem Wort, soll es an ihm wirksam werden. Dann wird er aber auch glauben können, wie nahe das Ende ist, und aus seinem Wissen Nutzen ziehen für seine Seele. Amen.